Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, das ist ja total kalt. Das ist ja affenkalt hier. Das ist ja affenkalt. Ach, Mist. Und da hängen ja auch lauter Schweinehälften an der Decke herum. Ja, gut, also da müssen wir jetzt drüber wegsehen erstmal. Hallo ihr da draußen. Hallo ihr in euren Automobilen, hier, die ihr da so rumfahrt draußen. Ja, hier sind wieder wir. Es ist 6 Uhr und wir wissen, dass ihr alle im Auto hockt und heim wollt. Und ihr steht wahrscheinlich gerade alle im Stau und wollt heim nach Hechingen fahren oder sonst woanders. Und ja, es geht nichts vorwärts. Wo ihr halt herkommt so. Und ihr könnt uns jetzt hören. Oder also, ihr könnt auch weghören. Ja, oder ihr könnt leiser drehen und euch mit der netten Beifahrerin unterhalten. Oder mit dem netten Beifahrer. Und wenn ihr jetzt kein Bild seht, ist das ganz normal, denn ihr hört Radio. Außer ihr kauft unsere Zusatzsteckkarte Visumatic. Die könnt ihr dann ins Autoradio einstecken statt einer Kassette und dann seht ihr uns auch auf der Windschutzscheibe. Die kostet auch nur knapp 1200 Mark und ist im Sudhaus erhältlich in einem kleinen Studio-Kabuff im ersten Stock. Jawohl, und dafür gibt es dann auch ein Messerset aus chirurgischem Stahl und Plastikgriffen. Marke Eunuch. Vernietet. Und vernagelt. Ja, vernagelt wie ihr in euren Autos. Denn Autos, das wisst ihr ja, sind nicht mehr modern. Aber das nur am Rand. Und passend zum Modul haben wir noch den großen Filz-Kugelschreiber-Set mit 256 verschiedenen Grüntönen. Jawohl, und einen Rettichraspler in hellblau. Der gibt kleine Rosetten. Oder rosarot für die Beifahrer. Da können Sie kleine rosa Rosetten heraustrümmern aus Ihren Rettichen. Ja, habt ihr alles mitgeschrieben? Dann schmeißt den Zettel doch einfach weg. Einfach mehr Spaß beim Radio. Radio hören mit Bild und mehr Grüntöne im Leben und chirurgischen Stahl mit den Messersetten Eunuch. Ihr kennt das alles, aber jetzt mal was anderes. Wer ist denn das da hinten? Hinter den Schweinehälften? Ja, was machen denn Sie da? Was wollen Sie hier? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nur die Schrankwand abliefern. Ach, die Schrankwand. Na endlich, aber die muss nicht in die Speisekammer, guter Mann. Da sind Sie ja falsch. Ach so. Die sollte in die... Die sollte in die Sauna eingebaut werden. In die Sauna werden. Sollte. Das da ist dann wir, ja, da müssen erster wir, Stock. Ja, das ist Sauna. Wo ist denn hier die Sauna? Sauna, da gehen Sie einfach links um die Ecke, die Treppe Ach, hinunter. Vielleicht zeigen wir es ihm einfach, oder? Ja, wir zeigen es ihm einfach. Das ist aber, das ist nett. Kommen Sie mal hier mit. Das ist ja wirklich sehr nett. Wir spielen dann so lange das Jingle. Ja, danke schön. Wiederschauen. Ja, Sie kommen zurecht. Alles klar. Ja, wiederschauen. Eure Tagesordnung. Die Autohasser-Sendung hier auf der Donauwelle. Hier stinkt es nach Abgas. Prima, wir danken euch. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wir wollten jetzt eigentlich das Regal endlich mal in unsere Sauna einbauen. Das Regal, die Sauna, genau. Wir könnten eigentlich saunieren gehen, während der junge Mann da arbeitet. Das ja, ich beginne auch schon leicht zu schwitzen und ich bin mit meinem hinteren Teil etwas an diesem glühenden Ofen hängen geblieben. Ach, du meinst, wir sind schon in der Sauna. Und das hat etwas gezischt und tut auch ein bisschen weh. Ach du Schande. Aber wenn wir schon in der Sauna sind, dann wäre es doch wahrscheinlich gut, wenn wir uns auch ausziehen würden, oder? Ja, dann legen wir doch unsere Kleidungsstücke einfach mal ab. Ja, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, wenn ihr jetzt auch Zuschauer wärt, sprich, wenn ihr unsere Visumatic-Steckkarte gekauft hättet, dann könntet ihr jetzt teilhaben hier. So müsst ihr leider eure Fantasie bemühen. Wir werden jetzt unsere nackigen Hintern hier auf diese ungelackierten Saunabänke schwingen und etwas vor uns hinschwitzen und dabei diesem mit Rollkragenpullover bekleideten Mann bei dem Aufbau seines Regales zuschauen. Es ist erstaunlich, der junge Herr schwitzt noch gar nicht. Wie machen Sie das, junger Mann? Oh, ich bräuchte erst mal einen Hammer, bitte. Ein Hammer? Ein Hammer? Ist ein Hammer dabei? Hammer nicht. Hammer nicht. Ja, gut. Ja. Was wollen wir eigentlich in unserer... Kommen Sie doch vielleicht ohne Hammer aus. Wenn Sie Ihre Faust nehmen, das könnte auch funktionieren. Ja. Oder manche Eskimos drücken ja auch mit dem Daumen die Nägel in die Wand, habe ich gehört. Davon habe ich gehört, ja. Sind Sie ein starker Eskimo? Steifgefrorene Daumen. Was wollen wir eigentlich in unser Regal reinstellen dann? Also ich dachte an meine Goldmann-Taschenbüchersammlung. Die ist dann, nicht umfangreich. Dann kann ich ja meine Bastei-Lübbe-Dr.-Gold-Sammlung da einstellen. Ja, das passt gut. Die werden dann auch schön feucht. Oder die Heine-Taschenbücher. Die könnte ich dann mit meinen verschwitzten Fingern wieder und wieder durchblättern. Was haben Sie denn da für eine Nummer auf dem Hinterteil? Ich habe eine Nummer auf dem... Ach Gott, ich war gestern beim Super-Arsch-Wettbewerb 95 im Sudhaus. Wie bitte? Ja, da wurde der schönste Arsch von ganz Tübingen ausgelost und da habe ich mitgemacht. Das müssen Sie mir nachher erzählen. Aber erstmal haben wir einen kleinen Beitrag, nämlich eine Folge von... Kulturgüter Europas. Folge 12. Over and over, I keep going over. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Kulturgemeinde, zu Hause an den Äthern. Wir haben heute Abend hier bei uns im Studio die Frau Erna Maria Bobbelbatzen. Ja. Sie wird uns lesen aus ihrem Werk Batzenbobbel, erschienen im Kugelrund Verlag Bobblingen. Frau Erna Maria Babbelbotzen wird uns das Kapitel lesen, als ich noch Rossbollen sammelte. Bitte, Frau Bobbelbatzen. Wer einen Garten hat, wird meine Not verstehen. Und ich habe einen. Nicht einen großen, nein, so einen um das Haus herum, mit vielen Blumen, ein paar Obstbäumen, etwas Gemüse und ein Stück Rasen, gerade groß genug, um die Liegestühle meiner Familie aufzunehmen. Diesen Garten hege und pflege ich mit einer beispiellosen Leidenschaft, immer nach Feierabend und am Samstag. Da wird er herausgeputzt, dass es nur so seine Art hat. Am Sonntag pflege ich dann um die Frühschoppenzeit, im Sonntagsstaat, mit den Armen auf dem Rücken recht auffällig meinen Garten zu inspizieren, damit mich die Leute auch sehen und laut meinen Garten loben. Ja, so eine bin ich. Mein Garten ist nun mal mein Steckenpferd, pardon, mein Hobby, wie man heute sagt. Jetzt ist fast Winter. Die Blätter sind gefallen und nun wird es höchste Zeit zum Umgraben. Da stehe ich auf meiner Scholle mit dem Spaten und beginne mein Gott wohlgefälliges Werk. Es ist keine sehr fröhliche Beschäftigung, nicht weil ich es nicht gerne machen würde, nein, vielmehr deshalb, weil der Boden, auch wenn noch so schön umgestochen, davon nicht fetter wird. Und darauf kommt es eben jetzt an. Mein Garten braucht Mist, jawohl Mist, liebe Leute, nicht Kunstdünger und gute Ratschläge. Der Boden ist ausgelaugt und locker wie Asche. Und Mist ist rar, kein Pfund ist aufzutreiben. Am Stammtisch habe ich mich extra mit dem Landwirtschaftsrat angebiedert und versucht, einen springen zu lassen. Ohne Erfolg. Der hat es sofort gemerkt und mich abblitzen lassen. Ich fuhr hinaus aufs Land, wie Weiland zu Hamsterzeiten. Dort musste ich erkennen, dass Traktoren und Autos keinen Mist geben, wenngleich sie stinken. Ich bin eine fast gebrochene Frau. Wer einen Garten hat, versteht meine Not. Was waren das noch für selige Zeiten, als ich noch ein Mädchen war? Da gab's doch Mist in Hülle und Fülle, alles kostenlos. Man musste ihn bloß auf der Straße auflesen. Und das tat ich auch mit wahrer Begeisterung. Rossbollen sammeln, das gehörte zu jedem rechten Mädchen. Und je voller und je schwerer der Handwagen mit dem Produkt rassiger Vierbeiner geladen, desto angesehener war seine Besitzerin. Wir danken schön, Frau Ross... Batzenbollen, bitte. Batzenbollen. Also wir danken jedenfalls schön, gute Frau. Und wir hören später dann, glaube ich, noch was von Ihnen. Ja. Ja. Piep. Ja, Achtung, Sie hören eine wichtige Verkehrsdurchsage. Auf der A8 von Karlsruhe nach Stuttgart kommt Ihnen zwischen Karlsruhe-Ettlingen-Rheinhafen und Karlsruhe-Durlach ein fünfgängiges Menü entgegen. Bitte scheren Sie nicht zwischen der Vorspeise und dem Fleischgang ein. Ich wiederhole das. Auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart kommt Ihnen zwischen Karlsruhe-Ettlingen-Rheinhafen und Karlsruhe-Durlach ein fünfgängiges Menü entgegen. Bitte fahren Sie vorsichtig und scheren Sie nicht zwischen Vorspeise und Fleischgang ein. Haben Sie den Einlaufschnaps mitgebracht? Nee, den habe ich leider vergessen. Ach, schade. Na gut, dann müssen wir mal schauen, was wir tun können. Aber ich habe eine Spülung gemacht. Ich habe eine Spülung vorher gemacht. Haben Sie... Also ich bin hinten porentief rein. Ach, apropos Sie hatten was von einem Arschwettbewerb erzählt. Ja, stimmt, da war ich gestern Start Nummer 2. Und ich bin auch ziemlich weit. Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, das war ein Turnier und da wurde der schönste Arsch, also es gibt ja in Tübingen viele Ärsche, aber die halten sich bedeckt. Das ist ungefähr so wie die mit den Maultaschen, da ist auch innen Fleisch drin, aber außenrum ist etwas Teig. Ja, und das war also Tübinger Arsch. Tübinger Arschwettbewerb. Ja. Schönster Arsch Tübingen wurde prämiert. Mhm. Ja, und das war ein Berliner Team und die hatten zwei Klodeckel in der Wand eingelassen und hinten gab es zwei Separés. Ja. Und dann kriegte man eine geheime Startnummer und ich ging da hinten rein. Ich hatte Startnummer 2 und ließ die Hose herunter und steckte meinen nackigen Allerwertesten durch die Klobrille dem Publikum entgegen, sodass die nur meine Backen sehen konnten. Das sind und dann ging plötzlich der Klodeckel auf und alles machte Hallo und sah meinen Hintern. Und dann gab es eine Jury, die prämierten dann meinen Hintern. Und da bin ich sogar in Runde 2 vorgestoßen. Und dann bin ich leider gegen einen wunderschönen Damenhintern ausgeschieden. Das war schade, da habe ich mich sehr geärgert. Also ist alles ganz unglaublich, was Sie hier erzählen. Wir sollten deshalb vielleicht auch für unsere Hörer an den Autos jetzt dazu sagen, dass das alles tatsächlich stimmt. Also falls ihr es nicht glaubt, selber schuld. Ja, das stimmt. Ich war wirklich gestern selber dort mit meinem Allerwertesten. Ja, man sieht es auch noch. Ja, ich habe noch eine rote 2 auf dem Arsch und einen großen Arschstempel habe ich gekriegt. Da konnte ich mir mit dem Arsch konnte ich mir 3 Freigetränke in der Theke abholen. So, jetzt sage ich noch 3-mal Arsch, Arsch, Arsch und dann haben wir das erste Dutzend voll. Ach so, ich hab gar nicht mitgezählt. Ja, ich auch nicht. Aber bei der Gelegenheit wurde übrigens auch das beste Synonym für Arsch gesucht. Und für da, Arsch? Und ja, aber was war das? Das Publikum, es hat Fiedle hat gewonnen. Fiedle, aber... Fiedle? Ich glaube, das stimmt gar nicht. Das ist, auf Schwäbisch muss das irgendwas ganz anderes heißen. Ich glaube, das heißt nur auf Allgäuisch heißt es Arsch, habe ich mir vorher sagen lassen. Fiedle? Fiedle, ja, ja, ja. Ich habe ja Semmelsteiß vorgeschlagen, aber da konnte ich nicht damit durchkommen. Ja, ich schwitze jetzt auch langsam auf der Ritze. Hallo, junger Mann, können Sie vielleicht mal in diesem unglaublichen Lärm aufhören, den Sie da veranstalten mit Ihrer Installation von der Schrankwand und stattdessen einen einen Aufguss könnte er mal machen. Aufguss heißt es, Entschuldigung. Vielleicht ein Kartoffelpüree, ein Piniennadel. Aufguss könnt ihr mal machen. Ja. Und so lange spielen wir dann Musik. 2, 3, 4. Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Autofahrer auf der A5. Bitte benutzen Sie nicht die Abfahrt Heilbronn unter Gruppenbach. Diese Ortschaft hat sich soeben aufgelöst. Wir hatten wohl keine Lust mehr. Also benutzen Sie bitte nicht die Abfahrt Heilbronn unter Gruppenbach. Ich wiederhole das nicht. Ich wiederhole das jetzt nicht mehr. Bäb. Kulturgüter Europas. Folge 13. Over and over, I keep going over. Hallo, liebe Kulturterroristen da draußen in euren verstunkenen, verschwimmelten, öligen, dreckigen, stinkigen, blechernden Scheißkisten von Autos. Ihr macht die ganze Umwelt kaputt und ich finde es eine Mordsauerei, aber das nur am Rande. Ich habe hier wieder bei mir die Frau Brocken Bommelblöd Brunzblöd Ballenbatzen. Bammel, mit ihrem Bammel. Ballenbatzen Bammel. Mit ja. ihrem neuen Roman Brocken Blom Puddings Brösel. Batzenbollen. Batzenbollen, Bollenbatzen, Entschuldigung. Also Frau Erna Maria Ballenbatzen mit Botzenballen und ihre. Entschuldigung, kann ich mich Bommel, hier mal Bommel. Einmischen? Das Entschuldigung, dann, ja. Ich finde, das geht dann doch vielleicht zu weit. Können Sie das nicht mal beschleunigen, dass die Dame dann mal vortragen kann? Ach, Sie meinen, ich hindere die Dame daran vorzutragen? Ja, das ist alles unflüssig, was Sie da... Entschuldigung, also Frau Erna Maria Bollenbatzen, also ich bemühe mich, Sie merken es hoffentlich da hinten. Ja. Ja. Frau Anna-Maria Bollenbatzen, lesen Sie uns doch bitte aus Ihrem neuen Roman Batzenbollen das Kapitel, als ich noch Rossbollen sammelte, in einer gekürzten und vielleicht in einer angehängten Fassung. Ja. Das ist schon besser gewesen. Ja, finden Sie das jetzt gut so? Ja. Also, so sollte ich es dann das nächste Mal auch machen, wenn Sie sagen. Ja, wäre. Aha. Gut. Ja, Frau Batzenbollen, entschuldigen Sie bitte jetzt. Vielleicht können Sie jetzt anfangen zu lesen, endlich. Sie dumme Nuss. Was wisst ihr Twents und Teenager von heute, was den Lausbuben und Backfischen von damals selbstverständlich war? Ich will es euch erzählen. Der echte Rossbollensammler war zunächst barfuß und nur mit Hand und Hemd und Hose bekleidet. Diese Kleidungsstücke stammten ausnahmslos aus Mutters Nähstube, waren nicht gerade modern, aber praktisch. Ich bin sehr dankbar für solche Kritik. Die Haartracht eben einfach wie zweckmäßig meist ein Glatzer, das ersparte Kamm und Spiegel. Zur Ausrüstung gehörte ein Handwagen, oft selbst gefertigt, ein Bollerwagen aus einer Holzkiste und Chaisenrädern. Dazu eine alte Kutterschaufel und das Stück eines ehemaligen Besens. Hinein dann mit den vollen Schaufeln in den Wagen und gut festgestampft, damit recht viel hinein und nichts verloren ging, bis der Wagen voll war. Hatte man dann meist noch einen einzigen Benzinesel gesehen, dafür aber umso mehr Pferde und Ochsengespanne, mit denen alles beigefahren wurde, was eine Stadt brauchte. Um Rossbollen gab es wahre Schlachten, dann, wenn mehrere Sammler gleichzeitig auf die begehrten Äpfel stießen. Hier wurden sie zu Wurf geschossen, die zwar nicht weh machten, aber sichtbare Treffer hinterließen. Keine Menschen, auch keine Mädchen wäre es damals eingefallen, einen Rossbollen sammelnden Buben auszulachen oder zu verspotten. Im Gegenteil, man hatte eine gewisse Hochachtung vor ihnen, denn sie galten als fleißig und nahmen der Stadt viel Arbeit ab. Der Lohn für diese Arbeit bestand nie in klingelnder Münze, sondern allein im stolzen Bewusstsein, einen vollen Wagen ergattert zu haben. Dafür schenkte der Garten im Überfluss seine köstlichen Gaben. Sie werden nun verstehen, warum ich heute traurig bin. Wer fette Gärten von damals kannte, weint jetzt über die mageren unserer noch so modernen und technischen Zeit. Ich bin nur ein kleiner Bürger mit Hausgarten, der nicht viel weiß, aber als Buben noch Rossbollen sammelten und als mit diesem Mist noch Gärten und Felder gedüngt wurden, war es gemütlicher und man hatte noch Zeit für sich Zeit. Wer einen Garten hat, versteht drum eine Not. Frau Anna Maria Bobbelbatzen, war das mit Ihrem neuen Roman? Batzenbollen, bitte. Batzenbollen. Bollen, wie jetzt nochmal endgültig? Batzenbollen. Erna Maria Batzenbollen. Erna Maria Batzen. Der Roman heißt dann Bollenbatz. Bollenbatzen oder... Batzenbollen. Oder Bollesheimweg. Bollesheimweg, ja. Das können wir vielleicht so lange. Also vielleicht können wir jetzt alle zusammen noch rein trinken gehen in der Kneipe und dann auch ein paar Rossbollen sammeln. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann mit dem wir könnten dann Ballen, mit dem Bots, Batzenbollen bitte Bots, und wir Bieber. Könnten mit dem Bollerwagen. Bitte. Wir könnten muss mit dem jetzt noch mal Bollerwagen. Ja, vielleicht gehen wir einfach. Kommen Sie vielleicht doch auch mit. Also ich fand das sehr nett vorhin. Da gibt es diese kleinen gerösteten Bollen. Da ja, könnten wir diese Bollen essen. Ja, wir diese gerösteten Bollen essen. Batzenbollen essen. Ja. So die Herren. Dann ja. wollen wir mal einen Aufguss machen. Ach ne? ja, rein damit, klar, prima, klasse. Das ist eine gute Idee, mir wird schon kalt. Mir wird schon... Und Gottes Willen, was haben Sie denn da rein? Was geht denn da? Oh, junger Mann. Ich glaube, das war Erdbeer. Ja, es riecht auch ein bisschen wie Erdbeersülze. Da geht auch eine Herrschaftshitze weg. Boah, Wahnsinn. Mein Gott, mir steht super. Schon der kalte Fußschweiß auf der Stirn. Ja, das ist von meinen Füßen, das wissen Sie doch. Ah, nehmen Sie doch mal da raus, die Füße. Ja, jetzt plötzlich, wo die Hörer wieder mithören können, da ist es Ihnen peinlich, was? Vorher, da waren Sie noch ganz scharf drauf. Ja, was können ja nur die mit dem Steckmodul können das sehen, die... Das hat sowieso noch keiner gekauft. Ach so, nicht? Also, falls ihr da draußen in euren ekelhaften Dreckskisten zuhört, 1200 Mark und ihr seid dabei. So müsst einfach das Modul einstecken und dann könnt ihr die Käsefüße in meinem Schuss sehen. Was war das noch? Erdbeer. Ja, Erdbeersülze, ja. Ich glaube, es riecht eher nach Pomeranzen. Quatsch, Pomeranzen riechen nach Fisch. Es ist Erdbeersülze, ganz eindeutig. Das glaube ich nicht. Nach altem, stinkigen Karfreitagsfisch. Na. Da stinkt der Heiland selbst noch mit. Aber vielleicht mal was Ernstes jetzt. Was macht er denn jetzt? Wir könnten mal was beitragen. Ja, einen Beitrag könnten wir bringen, aber was nur? Vielleicht einfach mal ein Gedicht vorlesen. Oh ja, was Gereimtes, schön. Da, wir hätten da ein WG-Gedicht. Dann nehmen wir doch das WG-Gedicht. Wenn's geht. Es kommt jetzt, Doppelpunkt. Das WG-Gedicht. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die WG-Tierchen. Einer knackt, einer backt, einer kackt. Dauernd tropft, dauernd klopft, dann verstopft. Wecker takt, beide nackt, jemand hackt, die Türe, blam, muss das sein, zum Tonträger, tam, Freistoß mit Wamm, eine trinkt, einer hinkt, einer stinkt, Ferngespräch, bisschen eine alte Ring, Sau, bisschen Glockenstuhl, alte Sau, wirklich. Bing, was steht die Türklingel, ring, ein Junge kickt, Rechnung gekriegt, wie soll ich denn das wieder zahlen, ne? Kurz eingenickt, kann mir das einer von kurz euch sagen, eingenickt. Nudeln gegessen, lange gesessen, Husten vergessen. Oh. Nachbarin fickt, die Freundin strickt, beide geschickt. Einer stampft, einer mampft, einer klampft. PKWs zischen, Fußboden wischen. Nee, mach ich nicht. Schorle anwischen. Nein, das mach ich wirklich nicht. Einer reibt. Das könnt ihr euch abschminken. Einer schreibt, keiner bleibt. Ja, tschüss. Aufgemerkt nun also, eine wichtige Verkehrsdurchsage. Die A81 führt diese Woche immer mal wieder bis nach St. Gallen. Dabei durchquert sie den Bodensee in gerader Linie. Seien Sie aber unbesorgt, er wurde wegen einer Großveranstaltung abgelassen. Ich wiederhole das. Die Gefahr durch freilaufende WG-Tierchen auf der A22 besteht nicht mehr. Piep. Ist ja alles voller Regale hier. Mensch, wie lange müssen wir hier noch sitzen und schwitzen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber mit diesen Regalen, junger Mann, kommen Sie doch mal her. Ja, das ja. ist ja eine beeindruckende Leistung. Hier sind ja, also kilometerweise möchte ich fast sagen, sag ich jetzt auch, kilometerweise Regale, wie sagt man da, verlegt. Verlegt, ja, in Röhren verlegt. Können Sie uns das vielleicht mal erklären? So? Ja, ja, klar. Also diese Regler da, was... Ja, Sie nehmen das, sagen wir, das Heinebuch, ja. stellen das da oben rein. Ah ja. Und dann mittels der Fernbedienung haben ja. Sie diesen Transformationsriemen auf der rechten Seite. Aha. Der geht dann über in das Bastei-Lübbe-Regal. Dieser genoppte da. Der geriffelte, ah. nicht der genoppte. Nicht der genoppte. Der genoppte, der ist ja wieder für die Heine-Bücher zuständig. Also ich weiß ja nicht, ob ich das verstehen kann. Aber gut, ich reden Sie mal weiter. Ja. Dann nehmen Sie das Buch, ah. nehmen Sie die Fernbedienung über den Transmissionsriemen in das Heine-Regal raus, ins Bastei-Lübbe-Regal wieder rein. Ah ja. Und dann ist das eigentlich... Ach, aber das ist doch ganz einfach. Warum denn? Ja. Ja, wissen Sie jetzt auch nicht, ne? Nehme ich an. Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Mhm. Ich habe es ja nur aufgebaut. Eng hier. Es wird ja, etwas ist eng. Verdammt eng. Vielleicht, wenn wir die, den Ofen einfach rausschmeißen, dann können wir hier noch ein Regal, hier in die Ecke noch ein Regal und das vielleicht dann oben an der Decke noch so kleine Einlassregister, die runterhängen, wo man dann ja, kleine Aktenmappen einhängen Register, kann. Register, wir könnten doch statt dem Ofen vielleicht eine Registerkasse hinstellen, dann könnten wir hier eine kleine Buchhandlung aufmachen. Hervorragende Idee von Ihnen. Vielleicht, wenn das wir dann auch super. Hier hinten ein Fenster in die Wand schlagen. Eine skandinavische Buchhandlung. Dann ist es hier drin auch nicht so heiß. Das wäre schön. Ja. Da könnten wir Elch können Sie das verkaufen. Können Sie das bis nachher schaffen? Das wäre möglich. Also ich werde es suchen. Oh, das wäre hervorragend. Das wäre ganz hervorragend. Und wenn wir vielleicht dann hier vorne so eine Theke haben könnten, da wo jetzt die Bänke stehen. So eine Orangefarbe, ne? Ja, oder? Da können wir zum Beispiel hin. Können wir darüber reden? Ja. Ja. Also wenn es nicht zu teuer wird, ne? Man könnte natürlich auch mit diesen Röhren könnte man die neuesten Bücher von der Buchmesse aus Frankfurt direkt hier in die Sauna rein. Ja, kann man da so eine Luftleitung, ich weiß nicht wie das heißt, mit Funkverbindungsluftröhrenschlitzen legen vielleicht? Das wäre. Ist das möglich? Ja. Oder Bücher hierher funken? Ja. Ja. Aus dem Internet. Citynet. Also ich kenne mich da auch oder nicht so aus. Mit ISBN oder ja, nein? Mit also einfach Files. Einfach Files hin und her verschieben per FTP. Also beamen. Ja, rein schnallen die und könnten wir hier abschießen. Dann booten und dann nach Hause gehen. Ja, das wäre super. Also wenn wir das bis nachher haben könnten, dann spielen wir so lange vielleicht ein bisschen Musik. Wir müssen ja auch noch ein bisschen schwitzen. Ja. Und ja. Dann sind wir dann... Dann verbleiben wir mal so. Ja, dann verbleiben wir so ja. Vorerst und dann geben sie uns so. Bescheid. Genau. Ja, gut. Ne? Der erste heißt, der zweite heißt, zwei Refers, ich weiß ja nicht, keine Stadt hat zwei Theater, denn es schmeißt ja auch kein Mensch zwei Zitronen täglich in den Müll. Zwei Refers sind so eine Sache, man hat ja schließlich auch nicht zwei Freunde oder Tassen, zwei Refers sind nicht goldrig. Doch dieses Lied hat zwei Refrains. Der erste heißt, man darf seinen Körper nicht durcheinander bringen. Der zweite heißt, man darf seinen Körper durcheinander bringen. Schrauben. Dieses Lied hat zwei Refrains. Der erste heißt, man kann einem Menschen seine Liebe nicht aufzwingen. Der zweite heißt, man kann einem Menschen seine Liebe aufzwingen. Natur hat die Neigung zum Plural. Nur Steinen ist der Plural egal. Aber das Plural zu zweit anfängt, das ist das Gemeine am Plural. Schon eine halbe Stunde hier schwitzen in dieser blöden Sauna und immer noch keine Bücher in die Regale gepumpt. Pumpen Sie doch mal, pumpen Sie! Ja, Sie haben ja auch recht, damit hier endlich mal was vorangeht. Aber es geht wahrscheinlich nicht mehr allzu viel voran in dieser Sendung, denn wir sind schon wieder am Ende eurer Tagesordnung angekommen. Ach echt? Schade, schade, schade, schade. Aber es geht ja nächste Woche um dieselbe Zeit weiter, um 6 Uhr am Mittwoch. Mit vielen nackten Weibern. Ja, nein, das glaube ich kaum. Aber es kommt wieder dasselbe wie heute. Nicht? Keine nackten Weiber? Macht nichts. Macht auch nichts, nein. Also, für diese Sendung heute waren verantwortlich der Clemens Kieser. Und der Kai Schreiber. Und der Christoph Meister. Und der Sven. Und der Sven Saale. Ja, und die sagen jetzt alle... Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Hallöchen. Ja, da war natürlich auch noch der Sven Saale. Und Ach, muss man denn alles selber machen? Der Christoph Meister. So, die sagen jetzt alle Tschüss. Tschüss. Tschüss.